erzählen. Ich hobbel, wenn ich geh, und die Ohren wollen auch nicht mehr so richtig. In der Frühstückspause verschüttel ich den Tee, aber für mich ist das alles nicht so wichtig. Mit meinem Presslufthammer fühl ich mich verbunden und bin verknallt in Staub und Schutt. Und ich ratter euch in nicht vor 4,5 Stunden ein Einfamilienhaus in Dutt. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadatsong, radadatsong, weg ist der Balkon, dong. Mit meinem Chef versteh ich mich allerbest. Ich jammer ja auch nie rum von Lohnerhöhung oder Arbeitsgesetz, und der findet, ich bin gar nicht so dumm. Moin, moin, mein Bernhard, nach Hin und Gutholz brüllt er mir manchmal ins Ohr. Und dann krieg ich ne Zigarre und dann bin ich ganz stolz und dann knatter ich ihn ein vor. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadatsong, radadatsong, weg ist der Balkon, dong. Nur einmal ist mein Chef in Wut geraten, da musste ich zu ihm nach Hause und sollte ihn seinen Garten umgraben, und er sagte, ich mach erst mal Pause. Hier rumzustehen hat sowieso keinen Zweck, ich besuch erst mal unseren Pastor. Und ich hab verstanden, knack hier alles weg, als er zurück vom Loch sein Haus auf den Laster. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den. Also, womit man die Steine immer so kaputt machen tut, ne? Ding! Also, so ein Hammer mit harter Luft. Ich, ja, egal, ich muss sowieso wieder zu meiner Arbeit. Nur hör doch auf mit dem Rock'n'Roll, das war doch allmählich peinlich hier, oder was? Was?